So, euer Redaktionsteam hier hat die Feiertage gut überstanden. Ihr hoffentlich auch. Und wir sehen uns ja gerade alle wieder bei eurer Tagesordnung. Der Sendung, die heute unter dem Motto steht, zwischen den Tagesordnungen, jenseits aller Zeit und auch von Raum. Und wir geben direkt weiter in die nächste Szene. Wir sägen in die nächste Szene. Ach, geht's nicht? Nee, es wird nichts. Ist vielleicht zu feucht? Ja, wahrscheinlich. Es fängt kein Feuer. Tja, oder nehmen Sie doch mal die andere Seite des Streichholzes. Meinen Nein? Sie? Meinen ja. Sie, ich halte es falsch rum? Ja. Ich probier's mal, Moment. Gewissermaßen. Nichts. Mist. Es ist dann aber auch ungeschickt, sie fix. Ach, Herr Angermeier. Ach, Mensch. Ist es zu feucht? Ich glaube, es ist zu feucht, ja. Ich glaube, Sie haben zu dicke Finger. Nö. Das können Sie nicht behaupten. Nehmen Sie doch mal Ihren anderen Finger. Nee. Wie meinen Sie jetzt? So rum? Ja, genau. Aha. Ich glaube, das Streichholz ist einfach zu feucht. Ja, wahrscheinlich. Aber während... Ach, es ist abgebrochen. Während wir hier weiter probieren, die Zuschauer fragen sich, was wir hier machen. Wir stehen auf dem Schlossberg in Tübingen. Was meinen Sie, Herr Schreivogel, wenn ich hier an der Ecke ansetze? Ja, aber nur ganz vorsichtig und dann langsam nach vorne schieben. Langsam, Nee, geht auch nicht. Geht auch das nicht. War nicht so gut. Erklären Sie doch weiter, Herr Finzgei. Wir probieren wir so lange also rum. Auf dem Schlossberg in Tübingen mit unserer Rakete, die wir hier aufgebaut haben. Aber bevor wir auf die Rakete zurückkommen, unsere Zuschauer werden sich doch sicherlich schon gefragt haben, warum das öffentliche Leben zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester praktisch gänzlich zum Erliegen kommt. Man geht über die Straße und trifft praktisch keine interessanten Personen. Es ist alles nur langweilige Zeitgenossen unterwegs. Lauter Rindviecher, sagen Sie es doch, Rindviecher in Tübingen. Ja, also ich habe mir schon mehrfach zwischen den Jahren gedacht, am besten wäre es, man würde sich auf den Mond schießen, denn hier unten ist so stinklangweilig. Hm? Ja, das machen sie ja alle, gell? Die reichen Leute, die lassen sie alle auf den Mond aufschießen und treten in die kreisen in der Umlaufbahn und kommen dann im neuen Jahr, gehen sie als Arschbomben auf uns nieder. Ja, als Magnesiumstrahlenregen auch an Silvester, ne? Also die werden sich, das muss man sich so vorstellen, die kaufen sich von ihren sauer verdienten Groschen große Raketen, in die sie dann einsteigen und da oben dann wochenlang, also eine Woche lang eine Party feiern und dann wieder runterkommen. Ja, und die kosten ja bis zu 1000 Mark. Bis zu 1000 Mark, aber ich hab's geschafft. Ja, wir haben's alle geschafft hier von der Tagesordnung, denn ihr habt uns unsere Visomatic Einsteckkarten völlig überteuert abgekauft. Wir sind jetzt stinkereich und wir konnten uns dieses Jahr auch eine Rakete leisten. Sie mal nicht, sagen wir mal, die steht jetzt zu einem beträchtlichen Wohlstand. Ja, auch immer im Prinzip, also gut, man kann jetzt ein bisschen luxuriöser frühstücken, aber richtig reich sind wir nicht. Ihr redet ja alles saudum daher, aber wenn ich nicht bei Aldi um 40 Mark die Raketen billig auf dem Grabbeltisch gefunden hätte. Herr Angermeier, das bitte. Ist nicht so wichtig. Bitte schön. Also jedenfalls steht unsere stattliche Rakete jetzt hinter uns und ragt Meter hoch in den Himmel auf. So, super, auf vier Beinen steht sie da, mit Schuhen an, kleinen Turnschuhen. Und um das nochmal zusammenzufassen, zwischen Weihnachten und Neujahr ist nichts los, weil alle wichtigen und bedeutenden und interessanten Personen mit einer Rakete in der Umlaufbahn. Ja, und da schießen wir uns jetzt auch hin und sehen mal zu, dass wir auch unseren Spaß haben. Wenn das Streichholz jetzt mal ich versuch's noch mal zünden würde, dann könnten wir dazu stoßen. Wenn Sie, die Schachtel ist voll, es müsste eigentlich gehen. Also, nochmal. Da probieren Sie es halt mal. Ach, abgebrochen. Ich glaube, es ist zu feucht. Ja, wahrscheinlich ist der Regen, stört einfach. Vielleicht, wenn wir den Regen ausmachen. Ich bin dafür, dass die Woche 52 abgeschafft wird. Einfach abgeschnitten weg. Ja, dann machen Sie mal eine Petition. Wir müssen jetzt sehen, dass wir unsere Rakete gestartet kriegen. Wir machen dazu jetzt mal den Regen aus. Und das ist natürlich, nach Weihnachten. Herr Angermeier, das ist natürlich ein kleines Problem für den Schnitt. Sie kennen das. Müssen wir die CD rausnehmen, wo der Regen drauf ist. Das machen wir jetzt gleich. Ja, der Herr Finzgei sucht hier gerade schon die Säge, mit der wir dann immer schneiden. Ja, ich halte und, mal. Jetzt geht's los. Also ich nehme jetzt gerade die Regen-CD raus und dann diejenige rein, die nachher unser Startgeräusch simuliert. Ich glaube, das war jetzt genug gesägt. Ja. Ja, das ist ab. Jetzt müssen wir noch Sicherheitsvorkehrungen bekannt geben. Es ist natürlich so, wenn die Rakete gleich startet, müssen wir ganz schnell reinspringen. Und das ist dann auch ganz wichtig, dass da keiner vergessen, ich hab's gleich, dass da keiner vergessen. Ich kann ja schon mal die Raketentür aufmachen, gell? Ich mach schon mal das Türl auf. Ja, Angermeier, machen alle Sie schon mal die Tür auf. Können, gell? So jetzt ist, und jetzt kann es auch schon losgehen, ne? Also, ja, jetzt hat der Regen aufgehört, jetzt können wir zünden. Wir zünden jetzt. Achtung! Ignition. Schnell rein, schnell, los! Los, auf! So. Ah, jetzt müsste es gleich losgehen eigentlich. Ja. Ah, jetzt geht's los. Oh, das ist ein enormer Handdruck, der hier herrscht. Handdruck. Mir zieht's den Dreck aus der Nase. Jetzt geht's besser. Schön. Jetzt wird's ganz leicht. Das ist auch gut. Ein ätherisches Gefühl. Toll. Ja, Herr Schreifung. Es ist sehr schön. Wir fliegen. Wissen Sie, sehr schön. Es ist wie bei meinem Instrument. Ein ätherisches Gefühl. Tatsächlich schön. Ja. Ich kann es mir jetzt richtig bildlich vorstellen. Luftballon. Und sehen Sie da draußen? Jetzt kann ich mir vorstellen, wie es sein muss, ein Theremin zu spielen. Oder eins zu sein. Oh, da fliegt eine Brezen vorbei. Ach, toll. Wunderbar. Vielleicht, wenn wir für die Stimmung, also ich habe jetzt gar keine Lust, irgendwelche ernsten Gespräche zu führen, vielleicht für die Stimmung machen wir erstmal Musik und da versuchen uns wieder zu fassen. Also, liebe Hörer, wir machen jetzt mal Musik. Au! Ja. Autsch. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving, and revolving at 900 miles an hour. It's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned, a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. Keeps on expanding and expanding in all of the directions it can whiz. As fast as it can go, at the speed of light you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth. Good evening, Miss Sophie. Good evening. Good evening, James. You are looking very well this evening, Miss Sophie. Well, I am feeling very much better. Thank you, James. Good, good. Well, I must say that everything looks very nice. Thank you very much, Miss Sophie. Thank you. Is everybody here? Indeed they are, yes, yes. Fine. They're all here for your anniversary, Miss Sophie. All 5 places are laid out. All laid out as usual. Herr Angermeier? Herr Angermeier. Yes, he's sitting here this year, Miss Sophie. Admiral von Schneider? Admiral von Schneider is sitting here, Miss Sophie. Herr Finsky? Herr Finsky, I put round here for you. And my very dear friend, Mr. Schreivogel? On your right, as you requested, Miss Sophie. Fine. Thank you, James. You may now serve the soup. The soup. Halt. Das kennen wir doch schon. Das ja, aber nee, was soll denn das jetzt? Jetzt unterbrecht uns doch nicht. Das habe ich doch schon 100 Mal gehört. Das ist... Ihr Deppen, wir sollten jetzt wirklich mal was essen. Na gut, dann meinetwegen. Ja. Wir müssen auch nicht. Ne? Jetzt haben wir uns angestrengt, der Herr Schreivogel und ich, und da kommt ihr. Ne? Bitte. Ich habe einen riesen Hunger. Ich will jetzt auch keinen Streit. Schaut mal, draußen fliegt, wir fliegen gerade mitten durch einen Knödelnebel durch. Ja, da fällt mir das Weihnachtsessen schön wieder ein, das es bei uns gab. Bei uns gab es ein Heiligabend Kartoffelsalat, am ersten Weihnachtsfeiertag eine Gans und am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Karpfen. Wie ist es bei euch denn gewesen? Also bei uns war es total anders. Tatsächlich? Bei uns ging es erst einmal los am Heiligen Abend mit einem Karpfen. Dann gab es am ersten Weihnachtsfeiertag ein Gansel und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es Würstel mit Kartoffelsalat. Total anders als bei Ihnen. Und bei Ihnen, Herr Finsky? Ja, bei uns war es wieder völlig anders. Wir hatten gestern, also das war dann der zweite Weihnachtsfeiertag, gab es einen Karpfen. Und am vorgestern hatten wir eine Gans, und zwar haben uns was ganz Originelles überlegt, mit Rotkraut und Knödeln. Und das am Heiligen, ist ja super. Am Heiligen Abend hatten wir Würstel und Kartoffelsalat. Aha. Da habe ich übrigens auch in der Tupperdose ein bisschen was von mitgebracht. Ah ja, schön. Noch Rest. Gut, das können wir dann nachher essen. Herr Schreivogel? Ja, bei uns war es wiederum völlig anders. Ganz gegen die Tradition. Am ersten Weihnachtsfeiertag gab es eine Gans mit lecker Rotkraut und Knödeln. Am zweiten Weihnachtsfeiertag den Karpfen. Und an Heiligabend traditionell Würstchen mit Kartoffelsalat. Das war ja bei uns ganz anders. Jetzt habe ich aber schon richtig Hunger gekriegt von den ganzen verschiedenen Gerichten, die es da bei Ihnen allen zu Hause gab. Herr Finsky, machen Sie doch mal Ihre Büchse da auf, dass wir dann auch was essen können. Ja, Moment, ich hole sie gerade aus meinem Rucksack. Ja, gut. Hallo! Um Gottes Willen, wer ist denn das? Ich glaube, ich habe da was verwechselt. Was macht ihr denn hier in dieser Rakete? Was machst denn du da drin, du? Der Finsky hat mich da reingesteckt, der hat mich abgeholt letztes Mal und dann hat er mich in seinen Rucksack gesteckt und seitdem bin ich da drin. Das ist ein blinder Passagier, den muss man gleich rausschmeißen. Aber der hat da Pornos mit sich rumgetragen, die er konfisziert hat und die habe ich gelesen. Und ein Drecksau ist es auch noch, der Kleine. Nein. Komm, mach die Tür auf, den schmeißen wir gleich raus. Nein, das können wir nicht machen. Dann das wäre auch unzulässig. Ach so, ist verboten wieder mal. Ja. Man darf keine Kinder aus fliegenden Raketen rausschmeißen. Ja. Na gut, was machen wir denn dann jetzt? Vielleicht schwierig. Können wir ihn irgendwie ruhig stellen, wenn ich ihn etwas schlage? Unverschämt! Nein, das kannst du nicht! Ich habe mir deine Genehmigung besorgt. Das ist verboten! Nein! Ich habe mir extra eine Genehmigung besorgt. Nein! Hilf mir, großer Mann! Au! Genau, hauen Sie durch! Richtig durch! Ich bin brav! Ich bin brav! Na also. Ja, da haben wir es doch geschafft, ja. Aber was essen wir jetzt? Wo haben Sie einen Kartoffelsalat? Haben Sie uns den Mund wässrig geredet und dann ist nichts mehr zu holen? Also ich hätte lieber noch was von der Gans gern gehabt. Von der Gans hätte ich lieber was gehabt. Mit dem leckeren Rotkraut ja, und dem Größten, wie der Herr Schreivogel gesagt hat. Ja, Rotkraut mit Rosinen da natürlich. Direkt Mundwasser in Maizahn gelaufen, wie das gehört habe. Ja, vielleicht machen wir dann einfach zur Abwägung einen Beitrag an, ne? Dass wir wieder runterkommen von unserem Hungertrieb. Vielleicht über was zum Essen. Ja, ein Beitrag über was zu essen, ja, glaube ich. Hm? Schauen wir mal. Gut. Mit Knödel. Mit Knödel. Kulturknödel Europas. Folge 22. Over and over I keep going. Garmknödel, Zwetschgenknödel, Knödel. Semmelknödel, Knödel aus der Dose. Semmelknödel, Knödel, Knödel, Knödel, böhmische Knödel, Semmeln, Knödeln, Trockenknödel, Serviettenknödel, Krawattenknödel, Manschettenknödel, Otto-Knödel, Klaus-Knödel und Familie, Knödel, Knödel, Semmelknödel, kleine Knödel in den Augen, Baumwollknödel im Nabel und natürlich Knödel. Germknödel, Zwetschgenknödel, Knödel, Semmelknödel, Knödel aus der Dose, Semmelknödel, Knödel, Knödel, Knödel. Ja, Herr Angermeier, warum haben Sie denn hier mitten in die Schwerelosigkeit auf die Erdumlaufbahn eine Kiste mitgebracht? Die ist noch ja so riesig. Große? Ja, das ist eine Riesentrum-Kisten. Ja, aber was soll denn das? Ja, die Kisten, die hat mir der Herr Schreivogel freundlicherweise zum Weihnachtsfeste geschenkt. Ach so, ja, was ist da drin? Warum haben Sie die dabei? Ja, das ist eine Kisten, die ist voller CDs, die ist ganz voll. Das ist ja interessant. Und die hat er, glaube ich, bei dem 2001-Club hat er die gekauft, gell? Das hat bloß 100 Mark gekostet. Ah, das ist billig. Und dafür sind 1000 CDs. Das ist eine große Kiste. 1000 CDs drin. Und das ist das Allerwichtigste der klassischen Musik, das man so braucht. Da möchte ich mich herzlich beim Herrn Schreivogel bedanken. Ja, das ist nett von Ihnen, Herr Schreivogel. Und können wir da nicht was von anhören? Ja, mitgebracht habe ich es ja eigentlich, weil ich gedacht habe, dass wir hier in der Raketen auf der Erdumlaufbahn mal richtig Zeit haben, da auch mal vielleicht das ein oder andere Stück doch auch anzuhören. Ja, dann hören wir doch mal was an. Dann suchen wir das doch mal eins aus. Dann greifen Sie doch einfach mal rein. Gucken wir mal. Ja. Nee, die sieht scheiße aus. Die nehmen wir nicht. Ist denn die? Nee, die stinkt. Die vielleicht. Nehmen wir doch die. Nehmen Sie einfach mal die. Ja. Genau. Ja. Das ist von der was Firma... Was ist das jetzt? Das ist Bach. Ja, Bach. Bach-Schmanengesang von der Firma Hindukusch Ariola. Nein, das ist Weihnachtsoratorium. Jetzt haben Sie doch einmal ernst, Herr Angermeier. Ach so. Weihnachtsoratorium von Bach. Ja, hören wir doch. Na, dann legen wir das einfach mal ein und hören uns das an. Radiofunkorchester der Wüstenwelle. Ja. Großer Herr und starker Knödel, liebster Heiland, mein Schädel, achtest du der Knödelpracht, der Knödelpracht? Ja, das war ja wohl nichts. Nein, das war ganz im Gegenteil, das war wunderschön, das hat mir ausgezeichnet. Da war überhaupt kein Orchester dabei. Herr Angermeier. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht gemerkt, wenn Sie es mir nicht gesagt hätten. Ach so. Ich glaube, das gehört anders. Ja, vielleicht suchen Sie mal was aus, Herr Finzgeil. Ja, ich finde es das mal an. Aha, so. Ah, ja. Ja, ich glaube, ich habe hier was. Ja, das sieht aber gar nicht aus wie eine CD, ne? Sieht eigentlich eher aus wie eine Streichholzschachtel, aber vielleicht hören wir trotzdem mal rein. Ja, ja, legst du es doch einfach mal auf. Vom Mozart. Bestimmt auch gut, ja. Mozart, was ist denn? Zauberflöte. Die Arie vom Papageno. Gut, dann hören wir uns das mal an. Von dem Düsseldorfer Kammerjäger, glaube ich. Papagallo vor. Steht gar nicht richtig drauf. Ist sehr billige Produktion. Der knistert auch ein bisschen. Gut. Der Knödelfänger bin ich ja stets lustig, heiser Hopsassa, ich Knödelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land, weiß mit den Knödeln umzugehen und mich aus Fressen zu verstehen. Ja, das war ja wohl wieder ohne Orchester, ne? Nein, das war wunderschön. Also geknistert hat es auch. Ich mag das, ihr wisst es, ich glaube, da steht drauf 1926, so alt. Da haben die Platten halt noch ein bisschen geknistert und dann steht halt drauf, auf dem Plattenhüller steht drauf, was? Moment, da steht drauf D-Aufnahme. Was ist denn? Ja, das ist öfters überspielt worden, glaube ich. Will jemand was von mir? Nee, das hat niemand gefragt, Geh wieder in deine Hundehütten. Ist mir recht. Ja, vielleicht, wenn Sie mal, Herr Angermeier, noch in die Kiste greifen und was rausnehmen, ja, vielleicht finden ja Sie was mit Orchestern, ne? Sie sind ja da, haben ja da Erfahrung. Ja, dann nehme ich ja mal die Salome da. Von dem Strauß. Strauß. Ja. Aber mit Blumen auch noch. Das sieht gut aus, ja. Ja, dann tut's dir mal eine legen. Ja, schön. Los geht's. Nach mir wird einer knüden, der ist stärker als ich. Ich bin nicht wirt, ihm zu lösen Knödel an seinen Schon. Wenn er kommt, werden die Knödel sich erheben. Das war ja schon wieder vollkommen scheiße. Da war wieder kein Orchester dabei. Da bin ich überhaupt nicht Ihrer Meinung. Das war wunderschön. Ja, warum denn? Erklären Sie mir es doch. Also ich finde es... Die Musik war sehr zurückhaltend, bestechend, brillant in der Einfachheit und sehr originell vom Text her. Ja, vom Text. Verstehe ich nicht. Ja, das mit diesen Knödeln, das hat mir ja sofort eingeleuchtet da. Ach, jetzt begreife ich das. Da bin ich ja immer so klar, gleich dabei mit den Knödeln. Ja, wo Sie das in so klaren Formen mir hier einreden, da, Sie sind doch ein alter Sophist, jetzt weiß ich, woher ich Sie kenne. Ja, ja, ich geb's zu, ich mag Sofas sehr gern. Ja. Meine Herren. Wie? Meine Herren, es ist ja Zeit fürs Feuerwerk. Feuerwerk jetzt? Nein, was? Quatsch, wir haben 18:25 Mittwochabend. Sie haben da eine wichtige Tatsache übersehen. Ja, nämlich? Es ist zwar jetzt auf der Erde Mittwochabend um 18:23 Uhr, so ungefähr zumindest. So ja, genau weiß ich das jetzt nicht, aber wir sind ja auf der Erdumlaufbahn. Ach, Alter. Da geht, geht die Zeit ja viel schneller. Da geht's ja immer rum, dummer, dummer, gell? Okay? Mist. Es ist jetzt bereits Silvesterabend und ich verfüge jetzt eine Anordnung, nach der sofort unmittelbar ein Feuerwerk zu starten ist. Da kann man und dazu setze ich gleich eine Frist, dass das nämlich innerhalb der nächsten 10 Sekunden verdammt losgehen muss. Jetzt gleich! Wo ist es denn? Suchen Sie es mal! In Ihrer Kiste. Haben Sie es? Da ist es, das Feuerwerk. Ich kann vielleicht noch 5 Sekunden zugeben. Gut, wir machen es sofort an, ne? Dann haben wir jetzt noch 5 Sekunden. Wir machen jetzt sofort das Feuerwerk an. 5, 4, 3, 2, 1... Alle zurück hier! Nicht so nahe an das Feuerwerk herangehen, sonst passiert etwas! Zurück hier, zurück! Sie, Herr Nachbar, wann wird denn das Feuerwerk abgebrannt? Ja, sobald es finster wird, glaube ich. Ja, jetzt ist es eigentlich aber noch nicht recht finster. Ja, deshalb wird es ja auch jetzt noch nicht abgebrannt. Wenn es aber heute nicht ganz finster wird... Dann wird es jedenfalls heute auch abgebrannt werden. Dann könnte man es doch jetzt abbrennen, denn jetzt ist doch noch nicht ganz finster. Ja, was weiß denn ich. Jedenfalls ist es wahrscheinlich jetzt noch zu hell. Dunkler muss es auf alle Fälle werden. Ja, erlauben Sie noch eine Frage. Wenn es aber heute ausnahmsweise nicht ganz dunkel werden würde... Reden Sie doch kein Mist daher. Dunkel wird es doch jeden Abend. So, ja, wenn es, wie Sie sagen, jeden Abend dunkel wird, dann könnte man doch auch jeden Abend ein Feuerwerk abbrennen. Ja, gewiss könnte man das, aber das hätte doch gar keinen Sinn, dann wäre doch ein Feuerwerk was ganz Alltägliches. Ja, dann hätte doch das auch keinen Sinn, wenn täglich dunkel wird. Okay, das hätte eben schon einen Sinn, denn wenn es auf der Welt niemals dunkel werden würde, dann könnte man auch niemals ein Feuerwerk abbrennen. Warum könnte man das nicht? Es heißt doch, alles kann man, wenn man will. Ja, natürlich kann man das Feuerwerk auch jetzt abbrennen, aber man sieht es doch nicht, weil es doch noch zu hell ist. Begreift es denn das jetzt gar nicht? Ja, wenn es finster ist und das Feuerwerk wird nicht abgebrannt, dann sieht man ja doch auch nichts davon. Lassen Sie mir doch jetzt endlich einmal mehr Ruhe. Das ist doch ganz klar, dass man im Finstern nichts sehen kann. Ein Feuerwerk auch nicht? Ja, das Feuerwerk, das sieht man auch im Finstern. Auch wenn es nicht angezündet wird. Nein, da kann man es doch nicht sehen. Aber wenn es hell wird, dann sieht man schon. Mein Gott, Sie bringen mich direkt zur Verzweiflung. Wenn ein Feuerwerk nicht angezündet wird, dann sehen Sie nicht, ob es jetzt hell oder dunkel ist. Aha. Und jetzt bitte ich Sie um Himmels Willen, lassen Sie mir doch endlich einmal eine Ruhe mit Ihrer saudummen Fragerei und warten Sie doch einmal jetzt, bis dann endlich dunkel wird. Ja, ich kann mich doch nicht bis morgen früh da herstellen und warten, bis es dunkel geworden ist. Bis morgen in der Früh, das braucht es auch gar nicht. Bis morgen in der Früh, da wäre es ja schon lang zu spät. Denn da wird es doch schon wieder hell in der Früh. Ja, aber wenn... Da steigt man doch am Buckel auf. Ja, jetzt haben sie mich auf eine gute Idee gebracht. Von einem Buckel aus sieht das Feuerwerk viel besser. Da, jetzt muss ich spüren. Da geht es schon, sind sie hinter Raketen. Blau, wunderbar. Schau dich in den Farben. Ja, was ist denn das? Da schau, lauter Silber und Gold. Wunderbar. Wunderschön, wirklich wunderbar. Noch was sagen Sie jetzt, Herr Nachbar? Ja. Wie hat Ihnen jetzt das Feuerwerk gefallen? Ja, wunderbar. Ja, ein Feuerwerk ist halt immer was Wunderbares. Also. Schön war es und kracht hat es oft, aber stinken tut es nach einem Feuerwerk furchtbar. Ja, ja. Es riecht nicht alles gut, was kracht. Ja, das war ja ein schönes Feuerwerk, aber dann müssen wir ja wohl auch bald unsere Rakete sprengen, ne, wenn wir so schnell gegangen sind. Jetzt wird so Zeit, dass wir die richtige... Wo ist denn der Zünder? Ja, wo ist denn der Zünder? Haben Sie den, Herr Angermeier? Gerade habe ich noch gehabt. Das weiß ich auch nicht, wo er ist. Wie sah denn der aus? Ich habe den gar nicht gesehen. Glaubt, der müsste aussehen wie ein Knödel. Ah, Ja, den habe ich vorher gegessen, ihr Blödmänner. Hättet ihr mir ja auch sagen können. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Man hätte auf den kleinen Deppen besser aufpassen sollen. Wie, auf den wie kommen wir denn jetzt zurück? Hundling. Also jetzt hat der A den Auslöser. Ja, da, ich habe eine Idee. Wir scheuern dem einfach eine Gescheite, dann wird es den Knödel schon zerfetzen. Nein, nicht schon wieder. Und ja, dann, Herr Angermeier, das darf ich aber nicht, wenn A sich nicht irgendwie unflätig benommen hat. Na, das kann ja wohl kein großes Problem dann sein, keine, Herr Finstein. Der wird sich, das ist so ein Depp, der wird sich bestimmt gleich wieder daneben benehmen. Ich würde sagen, da warten Sekunden. Wir ein paar Sekunden und dann klappt das jetzt schon. Jetzt warten wir mal kurz und lassen wir den, wenn der merkt, dass wir ihn nicht beachten, dann geht's gleich los. Darf man sich hier auch untenrum anfassen? Weißt du, was jetzt schade ist, dass der A keinen Fallschirm gehabt hat? Ja, warum haben wir eigentlich einen? Ich wusste gar nicht, dass wir einen umgeschnallt haben. Hast du es nicht gewusst? Alle Erwachsenen haben einen Fallschirm. Was? Hast früher im Biologieunterricht gefehlt, wie das dran war? Das gibt's doch nicht. Ja, das ist wunderschön. Schau. Und jetzt fallen wir schon seit 3 Stunden da mit dem Fallschirm da durch die Gegend herunter. Ja, ist ein bisschen langweilig, aber wir können vielleicht die Abmoderation so lange machen, ne? Ja, da drüben ist der Herr Schreivogel, der hängt immer noch am Fallschirm und der trällert ein wenig vor sich hin. Und das ist der Lothar Heinle, der den gespielt hat. Ja, da ist der Herr Finskei, den sehe ich hier strahlend an seinem Schirm baumeln. Der hängt an einem gelben, quietschgelben Schirm mit dran. Mit Formularen winken, wie es seine Art ist. Und das war der Sven Saale gewesen. Ja, und da drüben, das ist da an diesem roten, erdbeerfarbenen Paraglider-Matratzenschirm, ist da... Na, das ist er, der A. Da ist er ja, der A. Jetzt hat er tatsächlich noch... Hallo? Jetzt ist er doch gerettet, leider. Naja. Ich bin volljährig. Ah, das ist aber... Nee, stimmt nicht. Ach so, doch nicht. Naja, das ist dann... Ah, schade. Naja. Vielleicht kann ich ihm später nochmal eine reinhauen. Ja, da wäre ich dann auch schwer dafür. Das unterschreibe ich sofort. Schauen Sie, jetzt sind wir fast unten angekommen, gell? Und jetzt ist auch nicht mehr weit. Jetzt kommen wir gleich auf. Und der das gerade gesagt hat, das war der Clemens Kieser. Und dann war da noch unser Buchhändler, der Kai Schreiber. Und wir sagen jetzt alle Tschüss. Tschüss! Sagen Sie mit Ihrem biologischen Wissen, dauert es noch lange, bis wir unten ankommen? Ja, etwa noch 2 Meter. Ja, dann brauchen wir doch die Fallschirme gar nicht erst aufmachen. Nö, dann können wir den Rest ausspringen. Ja, gut.